Hallo, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zur späten Stunde hier am Sonntagabend. Christiane hat es eben gesagt, möchte heute unter anderem Musik spielen aus dem neuen Album von Mystical. Darüber hinaus natürlich wie üblich das eine oder auch das andere, darunter ein Typ, dessen neues Album es mir sehr angetan hat. So eine richtige Krautrock-Wumme ist das. Die Rede ist von Timo Räuber, kurz und bündig Räuber genannt. Südpol, sein Album, daraus hier ist zunächst der Track Nach vorn. Eins, zwei, drei, los! We'll be right back. bist ja bei 1Live 4. Im letzten Jahr erschien ein Techno-Album, das alles andere war als eine bloße Aneinanderreihung von im Club funktionierenden Tracks. Die Rede ist von der fast schon traumhaften Klangreise The Last Resort, die Anders Trentemøller aus Dänemark verfasst hat. Aus diesem Album gibt's jetzt hier die Auskopplung Moan in verschiedenen Remixen beziehungsweise von ihm selbst gefertigten Dub-Versions. Letztere hören wir Moan in der Trentemøller Dub-Version. Davor Krautrock, neuzeitlicher Krautrock aus Düsseldorf von Music Cargo, Ernte 05. Bekannt machen, falls das nicht schon längst geschehen ist, möchte ich dich und euch mit einem ganz, ganz ungewöhnlichen Rapper aus den USA. Sein Name ist Bus Driver.

Wisst ihr, bei 1Live4, ich habe gerade Musik von dem Trompeter, dem amerikanischen Chet Baker gespielt, dessen Leben voll war von dramatischen Drehungen und Wendungen, der unter wohl nie geklärten Umständen Ende der 80er Jahre aus einem Hotelzimmer in Amsterdam zu Tode gestürzt ist. Diese Aufnahme, die wir hier gerade gehört haben, hat er 1955 in Paris aufgenommen. Gespielt habe ich ihn nicht zuletzt, weil der Titel vorher von Distance Delight für mich Jazzmusik, Jazzballade regelrecht atmet. Delight von dem fantastischen Album My Demons, meine inneren Dämonen, meine Teufel von Distance. Aus diesem Album habe ich gleich zwei Titel gespielt, denn es gibt nicht nur diesen überragenden Drifter, wenn man so will, auf diesem Album, sondern auch sehr groovige Tracks, die gleichwohl schwarz sind, wie die berühmte Nacht Distance mit einem weiteren Titel davor. Fractured heißt er, aus My Demons. Noch zwei, drei Sätze zu dem Bassdriver. Das ist ein unglaublicher Rapper, den ich bisher nur von einigen Kollabos her kannte. Mit Roadkill Overcoat hat er bereits, wie ich gelesen habe, sein 5. Album veröffentlicht, auf dem er unter anderem produziert wird von einem Typen namens Nobody. Ich entsinne mich gut, dass ich dem hier im Zusammenwirken mit den Mystic Chords of Memory schon mal fast so eine ganze Stunde gewidmet habe, denn dieser Nobody ist ein ebenfalls fantastischer Produzent, der dem Bassdriver hier jede Menge an vor allen Dingen rhythmischen Hürden in den Weg legt, die der natürlich locker meistert. Der Nobody, der sich seinerseits auch mit Psychedelic Rockern, zum Beispiel von Beachwood Sparks, zusammentut, um einen ganz eigenen hip-hopischen Weg zu finden. Das schlägt auch auf diesem Album von Bassdriver sich nieder, Roadkill Overcoat. Der Name Bassdriver fiel mir übrigens auch schon auf, als ich mal so ein bisschen was über die Los Angeles Drum and Bass Szene gelesen habe. Auch der, nämlich zum Beispiel Typen wie Heist, hat er sich hier und da als MC schon auf Sessions zur Verfügung gestellt. Und damit komme ich zu einem lang erwarteten Drum and Bass Album, aus dem ich jetzt hier einen ersten nicht overvoiceden Titel spielen möchte, wie ich das in den vergangenen Wochen schon mal getan habe, nämlich dem neuen Album von Mystical. Dahinter stecken die drei Drum and Bass Producer Markus Intellex, ST-Files und Calibre, die hier, was ihre Kollabos betrifft, auf wirklich fantastische Leute zurückgegriffen haben. DRS zum Beispiel ist ein MC, der ganz zu Beginn des Albums so ein bisschen über den aktuellen Stellenwert von Drum and Bass philosophiert. Dann hat man Robert Owens dabei, die House-Vocal-Legende, die vor Jahren schon das Drum and Bass Album von Fotek verzaubert hat mit seiner Stimme. Und wir hören jetzt einen Titel, auf dem Diane Charlemagne zu Wort kommt, die seit jeher auch überragende Drum and Bass Produktionen mit ihrer Stimme vergoldet. Nicht zuletzt zum Beispiel die uralte Drum and Bass Hymne Inner City Life von Goldie. Dieser Titel hier heißt Stay Away und stammt, wie gesagt, aus dem Mystical Album The 11th Hour. Großartig gesampelte Bläsersätze hier, achtet vielleicht mal drauf. Ist ein fantastischer Titel. Stay Away. We'll be right back. Musik hier bei 1 Live 4. Zwei Tracks, die einander, kann man ruhig, glaube ich, so sehen, wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Ohne dass ich hier jetzt von Original und Fälschung sprechen möchte. Hier verklingt gerade Musik aus dem Radiohead-Album Kid A, das abstrakteste und elektronischste in der Bandhistorie aus dem Jahr 2000. Idiotech der Titel. Davor, vor kurzem erschien Musik von dem Kanadier Julian Fain, der auch mit sehr zerrigen, downbeatigen Drumbreaks arbeitet und die mit zahlreichen Soundschichten verdickt, um darüber zumindest hier und da auch seinen klagenden, sehnsuchtsvollen Gesang zu platzieren. Er macht das wirklich ziemlich gut. Spannende Tracks drauf, die hier und da allerdings Radiohead berühren, wie wir das da gehört haben. Rattle hieß der Titel von Julian Fain aus seinem Album Our New Quarters. Einen Titel kann ich zumindest noch anspielen, den ich neben den beiden anderen, die auf dieser EP enthalten sind, sehr mag. Es ist sehr reduzierte Grime-Musik von Mr. Keys. Das ist das Alter Ego von Scream, unter dem er Grime-Titel macht. Soeben erschienen ist die EP Volume 3 ohne nähere Titelbezeichnung. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Wir ziehen weiter hier mit einem Track erneut aus dem Mystical-Album, das mir sehr gut gefällt. Ich will nicht ausschließen, dass wir auch einen dritten daraus hören werden. The 11th Hour, die 11. Stunde, so heißt das Album von SD-Files, Marcus Intellex und Calibre, die in ihrer Dreisamkeit hinter Mystical stecken und natürlich auch den ein oder anderen stilistischen Sidestep wagen, wie zum Beispiel diese hausige Nummer hier, Secret Love. Thank you.

do you think about me? What do you think about at night? Live 4. Ich würde gerne diesen Titel noch dranhängen und sage dann, was wir hier in den letzten Minuten gehört haben. Told you yet. Rosy eyes, can't tell. 1 Live 4. Was wir hier in den letzten Minuten gehört haben, das war zunächst nach Mystical Alexi Delano mit seiner neuen 12-Inch What is Control. Dann kam ein sehr lasciver Acid-Track von John Tejada, auf dem er John Tejada aus Kalifornien, auf dem er unterstützt wird von Q-Zen, eine Frau, die vorzugsweise auf Drum and Bass Tracks singt, hier aber ihr Flüstern, ihr Wispern in den Dienst von John Tejada stellt und seiner neuen Aufnahme Sweat on the Walls. Und das hier im Hintergrund ist Tracy Thorn. Viele von euch werden sie kennen als langjährige Sängerin der britischen Band Everything But The Girl, deren Karriere bereits Anfang der 80er Jahre begann und deren Musik in den 90ern zusehends in die Elektronik driftete, bis hin zu wirklich vorzüglichen Tracks im Drum-and-Bass-Style fast schon. Meines Wissens existiert Everything But The Girl seit einigen Jahren nicht mehr. Ben Watt liest man häufig im Kleingedruckten als Produzent und Remixer. Tracy Thorn, da muss das TH hin, jetzt mit einer Soloaufnahme It's All True. Und diese fast schon Trademark-artigen, aufgeschwemmt wirkenden Tech-Jazz-Akkorde stammen von Martin Buttrich, der hier den Remix einmal mehr besorgt hat. Tracy Thorn, It's All True im Martin Buttrich Remix. Muss ich gerade mal schauen, nicht, dass ich den falschen Regler hier hochziehe. Das Unwetter, das sollte kommen. Ferocious, all the time, giving the girl them the wickedest. fresh selection. I tell MC come in a motion. And we're all inside, lock the studio, turn off the lights. Demonstrate, innovate, never imitate. Come heavy, can't stop telling them about Canberra. 1 Live 4. Wenn man so will, habe ich Schüler und Meister oder Lehrer gespielt. Beide hätten, zumindest der junge Benga, hätten wohl nichts gegen diese Bezeichnung, diese Umschreibung. Ich habe zunächst LB gespielt. Mit einem einmal mehr großartigen Garage-Track, Buck and Berry heißt der, zusammen mit dem Juiceman, der auf der Roots of Dubstep Compilation erschienen ist. Dieser LB und sein Vermächtnis, einiges davon gilt als verschollen, und je mehr da man darüber liest, desto stärker kommt es einem vor, als gehe es da um die versunkene Stadt Atlantis. Legenden, Mythen, sowas ist ja immer gut und spannend und spricht insbesondere mich an, wie ich gestehen muss. Es ist so, dass LB angeblich ein komplettes Album produziert hat, noch zu Hochzeiten der Two-Step-Garage-Musik, welches nie veröffentlicht worden ist, angeblich. Und er hat das wohl aufgenommen für das längst auch im Rauch aufgegangene Label Big Apple, das ich hier schon mal in Zusammenhang auch mit dem gleichnamigen Plattenladen aus Croydon in Südlondon erwähnt habe. Sowohl der Record Shop wie auch das Label existieren nicht mehr. Hatcher war der Mann, der dahinter stand. Und besagter LB hat mit seinen düsteren Sounds insbesondere Benga und Scream sehr inspiriert und beeinflusst. In Interviews sagen sie sogar, sie hätten anfangs versucht, seine Tracks im Grunde nachzubauen, was ihnen aber nicht recht gelingen wollte. Insbesondere Benga hat auf vielen Tracks, die ich von ihm kenne, immer noch so einen Garage-artigen Swing, einen Zug in seinen Titeln. Und das verhält bzw. verhielt sich meiner Ansicht nach mit dem Titel, den wir gerade gehört haben, nicht anders. Military heißt er, soeben erschienen, von Benga zusammen mit Walsh produziert. Davor, wie gesagt, LB mit Buck und Berry. We'll be right back. Musik vom Nightwalker hier, die magischen Bohnen, Magic Beans. Davor eine Platte, die vielleicht nicht vielleicht, sondern ganz sicher nicht neu erscheint, aber deren Reiz ich mich nicht entziehen kann. Es ist die Dub-Version von Searching for the Jan Soul Rebels, dem vorletzten Album von Jan Delay, auf dem er noch in Richtung oder aus der Richtung der Reggae-Musik kam. Wie gesagt, die Tracks dieses Albums jetzt als Dub, was sich einmal mehr lohnt, denn damals produziert hat das Ganze der Hamburger Matthias Arfmann, der die Dub-Ikone schlechthin, Turtle Bay Country Club und so weiter und so fort. Searching the Dubs, so heißt das Album, das eben jetzt als Instrumentalversion erschienen ist. Und daraus habe ich eben den Party zu Ende Dub gespielt, wohl wissend natürlich, dass diese Veranstaltung hier noch lange nicht zu Ende ist. Aber wenn man einmal in dieser Dub-Falle steckt, dann kommt man da auch nicht so gut wieder raus. Hier ist Tayo in doppelter Hinsicht. Der Track stammt zum Teil von ihm zusammen mit den Acid Rockers Uptown und findet sich auf einer Compilation, die er zusammengestellt hat, einem DJ-Set, der unter dem Dach des Londoner Clubs Fabric erscheint. Fabric 32-Tayo eben. We'll be right back. Unter dem Dach des London Clubs Fabric wird und wurde in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Compilations, DJ-Sets veröffentlicht. Ich fand persönlich lange nicht alle gut, aber diese stimmt hier wirklich. Ziemlich frische Tunes, zeitgenössisch Fabric Live 32 Tayo. Schau mal auf die Uhr, wir haben in 3 Minuten die Infos. Es lohnt sich schlicht nicht, hier einen Track jetzt noch reinzufahren, den wir eh nicht ganz hören können. Deshalb schlage ich vor, wir bleiben einfach hier im Mix von Tayo, der jetzt langsam auf einen Titel von Ursula 1000 zusteuert. Der Titel hier kommt von Chelonis R. Jones, dessen Album, er kommt übrigens aus Kanada, ich vor geraumer Zeit hier sehr gerne rauf und runter, will ich nicht sagen, aber schon häufiger gespielt habe. I Don't Know ist ein Track neueren Datums. Hier kommt er. Oder? Ich muss mal eben schauen, es ist spät, bitte seht mir das nach. So, alles klar. Ich sag's nochmal, Shelonis R. Jones, I Don't Know, kommt natürlich in diversen Remixen daher. Nächste Platte ist eine Ansammlung wirklich wunderhübscher Pop-Miniaturen, könnte man fast sagen. Drei Frauen aus Brooklyn, New York, Au revoir Simone, so nennen die 30, die vor etwa 2 Jahren schon mal ein sehr hübsches Album veröffentlicht haben. Hier jetzt ist das Songwriting schlicht und einfach besser. Die Tracks sitzen einfach unheimlich gut. The Bird of Music heißt das Album der drei, die allesamt Keyboards spielen und dazu vorzugsweise mit Drumcomputer arbeiten, und fertig sind diese wirklich bezaubernden Songs. Hier ist einer aus dem The Bird of Music Album Dark Halls nämlich. Ich mache hier mal einen ganz kleinen Break. Der gerade gehörte Mann heißt Joachim, kommt aus Frankreich, Paris, hat in den letzten Jahren einiges an Platten gemacht. Wenn ich sogar zurück bis in die 90er denke, dann kommen mir Platten in den Sinn, wo er noch als Joachim Lone firmierte und eine Band hinter sich hatte, die, wenn ich mich richtig entsinne, Joachim Lone Octet hieß. Also in der Tat waren das wohl 8 Musiker, die einen sehr schwarzen, existenzialistischen, wenn man das so sagen kann, elektronischen Jazz fabrizierten. Aber dieser Mann hat sich immer wieder neu erfunden, wenn man so will, denn Phantoms, ein Album aus dem Jahr 2003, präsentierte wirklich zum Teil königlichen, wunderschönen, hellen Elektropop, so wie wir das in etwa hier auch gerade gehört haben, auf dem neuen Album von Joachim, das aber eine echte Achterbahnfahrt stilistisch geworden ist, das einfach der Lust nachgeht, verschiedene Komponenten, Styles und auch wohl verschiedene Stimmungen zu realisieren. Da sind auch düstere, neusig, rockig zusammengehauene Tracks und dann eben so lichtes Zeug, wie hier gerade gehört. Der Mann hat wirklich ein Händchen, superschöne Popsongs schreiben zu können. Natürlich so ein bisschen im 80er-Jahre-Gewand. Ich persönlich habe hier gerade so ein bisschen an so eine Gruppe wie zum Beispiel auch Icehouse aus Australien denken müssen. Lonely Hearts ist ein Titel aus diesem sehr, ich sag das mal ganz wertfrei, durchwachsenen Album von Joachim, das da heißt Monsters and Silly Songs. Davor haben wir einen Mann gehört, dem ich das so auch nicht zugetraut hätte, Alex Goffer nämlich, ebenfalls aus Frankreich, der hier auch zum Bandformat zurückkehrt und Leute eingeladen hat, die mehr oder weniger auch Weggefährten von ihm gewesen sind, den wir ja weitgehend im Grunde als House-Producer kennen. So sind in seiner Band, mit der er das Alex Goffer-Album jetzt veröffentlicht, zum Beispiel auch seine alten Weggefährten von den heutigen Air dabei. Brain Leech ist ein Titel auf dem selbstbetitelten Album von Alex Goffer. Weitermachen möchte ich ebenfalls mit einer Crew aus Frankreich, die diesen neuen, fordernden, etwas düsteren Elektrosound mitgetragen hat, nämlich Black Strobe, die jetzt vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums stehen. Vorab gibt es 2 Titel, nämlich Bass Bass und Black Metal. Den letzteren möchte ich gerne spielen. Hier ist er. Thank you. Black Strobe hier mit Black Metal. Das Ganze weniger als Stil, denn es ist ja nun mal kein Black Metal, vielmehr als Ziel. Es gilt, dahin zu kommen. Auch ich bemühe mich ja nun schon seit vielen, vielen Jahren hier am Ende bei Black Metal herauszukommen. Ob ich das jemals schaffen werde, weiß ich nicht. Black Strobe hier mit Black Metal. Nehmen wir das Black, Ladies and Gentlemen, einfach mal mit. Die meisten von euch wissen, es gibt diese neuen Hippie-Bands. Und wo immer sie herkommen, wie immer sie auch heißen, die meisten von ihnen tragen ein Black im Namen. Black wie schwarz oder auch das zumindest eine Art Gegenteil von Black, nämlich Light wie das Licht. Also Black, Light, der Berg darf natürlich nicht fehlen, der Mountain. Und auch der Morgen, wenn die Welt sich in ganz anderen eigenen Farben präsentiert. Aus diesen vier Begriffen sind eigentlich die Namen aller großen neuen Hippie-Bands gestrickt. Black, Mountain, Light und Morning. Eine Ausnahme gibt es und die möchte ich jetzt spielen. Eine Gruppe aus der Philadelphia-Hippie-Szene, aus der auch diese großartige hier immer mal wieder eher geheimnisvoll auftauchende Band Bardo Pond entstammt, die wir jetzt nicht hören, sondern hier ist eine Band, deren Album aus dem letzten Jahr ich jetzt in den letzten 2-3 Wochen einfach für mich mal so wieder entdeckt habe. Espas, was sind die großartig? 1 Live 4. Ich habe zunächst etwas von dem Philadelphia-Kollektiv Aspas gespielt, aus dem letztjährigen Album Aspas 2, also zweiter Album, die tote Königin, Dead Queen. Und die letzten 7,5 Minuten gehörten einmal mehr einer dieser großen Bands aus Kanada, wobei ich das groß jetzt erstmal ganz wertfrei auf die Zahl der Mitglieder beziehe, denn es ist schon auffällig, wie sehr Gruppen wie zum Beispiel Godspeed, You Black Emperor, Broken Social Scene oder die gerade gehörten Do Make Say Think, wie sehr sie eben auf zahlreiche lose oft Mitglieder zurückgreifen. Es gibt ein insgesamt fünftes Album von Do Make Say Think. So heißt diese Gruppe. You, You're a History in Rust heißt das. Daraus haben wir gerade Musik gehört. Einmal mehr ist das eine Band, bei der im Vordergrund steht Individualität. Jeder darf sich im Grunde relativ frei bewegen innerhalb der überlangen Stücke. Aber es gibt Verabredungen, die sind einzuhalten. An bestimmten Kernpunkten des Stückes kommen alle zusammen und üben sich in einem gemeinsamen Arrangement, bevor sie wieder auseinanderdriften. Die Reise geht zum Ende des Songs hin, nicht an den Anfang zurück, wie das bei klassischen Songs ja oft der Fall ist, sondern es wird fortwährend musikalisches Neuland angestrebt, wie wir das gerade hier gehört haben, als der Track zum Ende hin in einem wunderschönen Bläsermeer geradezu versinkt. Ich finde das schon sehr faszinierend, der Musik, insbesondere auch von Do Make Say Think, zu folgen. Manchmal begegnet dir ein einsames, das einsamste überhaupt, Schlagzeug, so nah hast du es vielleicht noch nie gehört, denkst vielleicht an alte Shellac-Platten, nicht die Shellac-Platten aus den 50er Jahren, sondern Shellac von Steve Albini, die Band, wo das Schlagzeug ähnlich dir so gefährlich nahe kommt, dass du das Gefühl hast, du stehst im Aufnahmeraum direkt daneben. Das sind schon interessante akustische Empfindungen, die man hier haben kann. Und die Tracks sind gut. Die haben was, die haben die richtige Dynamik, das richtige Tempo und lassen sich im richtigen Moment auch mal fallen und driften völlig auseinander. So viel mal zu diesem Album, das im Übrigen jetzt am Freitag offiziell herausgekommen ist. Auch die nächste Band ist so ein bisschen ambient, episch, sphärisch. Der Sänger kommt aus den USA, die Musiker aus England. Jahrelang hat man sich im Grunde nur über Mail-Kontakt gekannt, dann persönlich kennengelernt und Angst gehabt, die jeweils andere Seite sei möglicherweise bestünde aus Arschlöchern. Aber dem war nicht so. The Earlys, jetzt kennen sie sich alle persönlich. Ihr zweites Album erscheint auf dem Herbert Grönemeyer-Label Grönland, The Enemy Chorus. Daraus möchte ich diesen Track hier mal spielen. No Love in Your Heart. We'll be right back. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken für deine Aufmerksamkeit und dir alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Den Schluss bilden hier Antonelli Electronics aus Düsseldorf. Musik aus dieser wirklich zauberhaften EP namens Kimbo. Daraus einer von insgesamt 4 Tracks, nämlich Wood Turns Electric. Alles Gute also, mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin, ciao, ciao.